Was fummelst du denn da rum? Ja, das ist was ganz Raffiniertes. Eine Kuckucksuhr, aber ohne Kuckuck und auch ohne Uhr. Das ist ein Pendel, damit pendel ich. Sieh mal ganz genau her, ganz langsam pendelt es nach links und ganz langsam pendelt es nach rechts und spürst du schon was? Ich? Was soll ich denn spüren? Na, dass du hypnotisiert wirst, dass du müde wirst und einschläfst und alles machst, was ich will. Was du willst? Ja, du musst jetzt hypnotisiert sein, verstanden? Spürst du es schon? Nö, ich bin noch voll da. Ach Mist, dann probieren wir es eben noch einmal. Also genau hinsehen. Ganz langsam pendelt das Pendel nach links und ganz langsam pendelt das Pendel nach rechts. Mies, wie geht's denn weiter? Was? Achso, ja. Mies, was ist denn mit dir? Bist du eingeschlafen? Großartig. Heißt das, dass du jetzt alles machst, was ich von dir will? Klasse. Dann kratz mir doch mal den Rücken. Oh, tiefer, genau. Und jetzt kriech mal unter den Tisch. Ja. Und mir die Füße putzen. Ablecken. Das kitzelt.